بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Willkommen zum zweiten Unterricht über das Handelsrecht. Wir hatten im letzten Unterricht uns unterhalten über den Begriff Bay', über die sprachliche Bedeutung dieses Begriffes, über die gesetzliche Bedeutung, die gesetzliche Definition des Begriffes. Dann haben wir bewiesen, anhand mehrerer Textbeweise, die Gesetzlichkeit des Bay'. Und dann haben wir uns über die Frage unterhalten, warum beschäftigen wir uns in diesem Kapitel vielleicht mehr mit den erlaubten, mit den verbotenen Formen des Bay' als mit den erlaubten. Wir haben gesagt, weil die verbotenen zählbar sind, im Gegensatz zu den Erlaubten sind unzählbar. Und heute möchten wir uns bei Allah Azza wa Jal der Frage zunächst einmal widmen, woraus ein Bay' besteht. Und das sind die sogenannten Rukn des Bay'. Plural von Rukn ist Arkan. Die Rukn des Bay', zunächst einmal natürlich muss geklärt werden von der logischen Reihenfolge her, was einen Bay' ausmacht, wodurch ein erlaubter Bay' zustande kommt, welche verbotenen Formen des Bay' es gibt, und im nächsten Schritt unterhalten wir uns darüber, was sich aus einem erlaubten bzw. verbotenen Bay' ergibt. Wie auch beim Salah, wenn wir über das Salah sprechen und die Rukn des Salah besprechen, dann fragen wir uns, woraus besteht ein Salah grundsätzlich, ohne dem ein Salah nicht vorstellbar ist. Also ein Salah, in dem es keinen Qiyam gibt oder keinen Ruku' gibt oder keinen Sujud gibt. Das ist per Definition kein Salah. Denn selbst wenn jemand keinen Ruku' vollziehen kann, wie jemand, der gelähmt ist, so ersetzt seine, im schlimmsten Fall oder im letzten Fall sogar seine Absicht, diesen Rukn. Das heißt, er entfällt nicht, denn wenn er ein Salah verrichtet ohne Qiyam zum Beispiel oder ohne Ruku' oder ohne Sujud oder ohne Julus, dann ist das kein Salah per Definition. Genauso gibt es auch bei einem Bay' bestimmte Rukn, bestimmte Elemente, die, wie der Begriff schon sagt, elementar sind. Insofern können wir uns einen Rukn, also insofern können wir uns einen Bay' anders nicht vorstellen. Wir haben insgesamt drei Rukn für einen Bay'. Der erste Rukn sind die Vertragspartner, die sogenannten Aqid. Der zweite Rukn besteht aus den auszutauschenden Mal. Wir haben uns beim letzten Mal schon unterhalten über den Begriff Mal bei der Definition von Bay'. Und als drittes der Ausdruck, durch den dieser Bay' zustande kommt, was man im Arabischen als Sira nennt. Ein Bay' ist nicht vorstellbar, wenn eines dieser drei Elemente fehlt. Und deswegen unterhalten sich oder beschäftigen sich die Ulama, die Fuqaha im Kapitel des Bay' mit diesen drei Elementen des Bay', mit diesen drei Rukn-Teilen des Bay' ausführlich. Und wir beginnen in diesem Fall mit den sogenannten Aqid und was das bedeutet. Die Aqid, haben wir gesagt, das sind die Vertragspartner. Ein Bay'a ist nicht vorstellbar, ohne dass es eine Person gibt, die Verkäufer ist und eine andere Person gibt oder eine zweite Person gibt, die Käufer ist. Es muss einen Käufer und einen Verkäufer geben. Das bedeutet nicht, dass wir zwei verschiedene Personen in der Realität immer haben. Es kann sein, dass eine Person für beide Positionen fungiert, in bestimmten Fällen, wie wir sehen werden. Aber letztendlich ist ein Bay' nicht vorstellbar, wenn mal nicht vom Besitz der einen Person in den Besitz der anderen Person übergeht. Sonst haben wir keinen Bay'. Diese Vertragspartner, die sogenannten Aqid, wir haben ja gesagt, wir möchten uns diese Begriffe im Arabischen merken, diese sogenannten Aqid müssen auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Deswegen unterhalten wir uns jetzt erstmal über die Bedingungen, die drei Bedingungen des Aqid. Der Aqid zum einen, also wir haben drei verschiedene Bedingungen für den Aqid. Bedingung Nummer 1, der Taklif, das ist die Schuldfähigkeit. Bedingung Nummer 2, der Ikhtiyar, die Freiwilligkeit. Und Bedingung Nummer 3 ist die Abwesenheit von Hajr, das heißt die Abwesenheit von Entmündigung. Das sind drei Bedingungen. Wenn diese nicht erfüllt sind, dann ist auch der Rücken des Aqid nicht erfüllt und somit kommt auch kein Bay' zustande. Denn ihr wisst ja, per Definition ist eine Voraussetzung, ein Schart, oder per Definition ist ein Schart diejenige Sache oder dasjenige Anzeichen, dass, wenn es fehlt, das, worum es geht, gar nicht zustande kommen kann. Denkt ihm an das Wudu für das Salah. Und sollte diese Voraussetzung gegeben sein, bedeutet es noch nicht, dass das, worum es geht, zustande kommt. Denn wenn ich Wudu gemacht habe, heißt nicht, dass ich gebetet habe. Aber ohne Wudu funktioniert kein Gebet. Die Qibla genauso. Die Qibla ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes. Ohne die Qibla eingenommen zu haben, ist mein Gebet ungültig. Aber wenn ich die Qibla eingenommen habe, heißt es noch nicht, dass ich ein korrektes Gebet verrichtet habe. Und so weiter und so fort. Und das gleiche gilt jetzt auch hier für den Aqid. Der Aqid hat bestimmte Voraussetzungen, damit dieser Rücken des Bay' auch zustande kommt. Und wir beginnen mit der ersten Voraussetzung. Die erste Voraussetzung ist der Taklif. Taklif bedeutet Schuldfähigkeit. Was heißt Schuldfähigkeit? Also sprachlich gesehen im Deutschen, wie der Begriff auch selbst besagt, dass jemand überhaupt für schuldig gesprochen werden kann. Nicht jeder Mensch, der etwas macht, nicht jedem Menschen, der das macht, kann ich eine Schuld zusprechen. Ich kann zum Beispiel einem kleinen Kind, das keinen Verstand hat, keine Schuldzuweisung machen. Ich kann auch nicht einem Erwachsenen, der keinen Verstand hat, eine Schuld zuweisen. Insofern kann sich jemand, der islamisch gesehen nicht erwachsen ist, wie zum Beispiel jemand, der 2 Jahre alt ist, oder jemand, der nicht geistig gesund ist, also nicht aqil ist, auch nicht strafbar machen. Deswegen, selbst wenn ein kleines Kind, das 2 Jahre alt ist, jemanden, Gott bewahre, vergiften würde, dann wäre dieses Kind per Definition kein Mörder. Selbst wenn es die Tat begangen hat, sind aber die Voraussetzungen für die Schuldfähigkeit sind nicht gegeben. Oder die Voraussetzungen des Taklif sind nicht gegeben. Und dass jemand schuldfähig ist, auf Arabisch, dass jemand Mukallaf ist, dafür müssen eben diese beiden erwähnten Bedingungen vorhanden sein. Und das sind die gleichen Bedingungen, die auch für die Gültigkeit anderer Ibadat vorhanden sein müssen. Das heißt also, die Person muss auf der einen Seite baligh sein und auf der anderen Seite aqil sein. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind unterschiedlicher Ansicht über dasjenige Kind, das mumayyiz ist. Was bedeutet mumayyiz? Mumayyiz kommt vom arabischen Verb mayyaza und mayyaza bedeutet unterscheiden. Und gemeint ist, dass diese Person fähig ist zu unterscheiden zwischen richtig und falsch. Und was das konkret bedeutet, hängt natürlich von der jeweiligen Handlung ab. Wenn wir also jetzt hier im Handelsrecht sind, wir wollen ja einen Bay'vertrag eingehen, wenn jetzt jemand, der noch nicht baligh ist, aber mumayyiz ist, und das ist in der Regel ab 7 Jahren ungefähr, dann stellt sich eben die Frage, wenn diese Person einen Kaufvertrag eingeht, einen Bay'vertrag eingeht, weiß sie, was sie macht und handelt sie zu ihrem Nutzen und nicht zu ihrem eigenen Schaden. Beispiel dafür, stellt euch vor, ein Kind kauft für die Familie Brot ein. Und in der heutigen Zeit, wenn das Kind für Brot zum Beispiel 50 Cent oder 30 Cent oder vielleicht sogar bis zu 1 Euro oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ausgeben würde, dann wäre das entsprechend dem Preis des Brotes. Aber wenn zum Beispiel für ein kleines Brötchen, was normalerweise 50 Cent kostet, das Kind bereit wäre, 10 Euro zu geben und kein Wechselgeld zu erwarten, dann wäre es noch nicht in diesem dann wäre es noch nicht in dieser Mumayyiz oder Tamyiz-Phase, würde man es nennen. Dann wäre das Kind nicht Mumayyiz, das heißt, es wäre nicht in der sogenannten Tamyiz-Phase. Und diese Phase, also wenn das Kind noch nicht Mumayyiz ist, dann natürlich gilt der Kaufvertrag nicht. Aber wenn das Kind jetzt bereits schon Mumayyiz geworden ist, aber noch nicht baligh ist, darüber sind die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, unterschiedlicher Ansicht. Und die richtigere Ansicht diesbezüglich lautet, dass, der Kaufvertrag eines Mumayyiz unter der Voraussetzung gültig ist, dass sein Wali damit einverstanden ist. Sein Wali ist sein Vormund, in der Regel sein eigener Vater. Wenn er mit diesem Kaufvertrag einverstanden ist, dann gilt auch der Kaufvertrag. Und dieses Einverständnis muss man sich manchmal darüber vergewissern. Und manchmal ist es aber auch allseits bekannt, dass wie ein Kind zum Beispiel, das jeden Morgen für die Eltern zur Bäckerei geht und 5 Brötchen holt im Wert von 1 Euro oder 2 Euro oder 3 Euro, dann und das regelmäßig geschieht und der Vater ebenfalls den Verkäufer, den Bäcker kennt und ebenfalls in die Bäckerei manchmal kommt oder vielleicht sogar der Vater gesagt hat, wenn mein Sohn morgens kommt, bitte gebt ihm diesen die Brötchen für den und den Preis. Das heißt, es gibt Anzeichen dafür in der Regel, dass hier eine Person ist, die mit Erlaubnis des eigenen Wali handelt oder eben nicht. Insofern gilt, wenn der Wali damit einverstanden ist, dann ist dieser Kaufvertrag des Mumayyiz gültig. Ein klares Beispiel für die Ungültigkeit wäre, wenn jetzt ein Mumayyiz in einen Autoladen gehen würde und auf die Idee kommen würde, ein Auto kaufen zu wollen. Selbst wenn er eine Tüte voller Geld dabei hat, ist es unwahrscheinlich, dass hier sein Vater mit diesem Kaufvertrag einverstanden ist. Der Grund dafür, warum wir gesagt haben, dass die richtigere Ansicht, und das ist wohl die Mehrheit der Gelehrten, die Hanafiya, manche Schafi'i und die Hanbaliya, gesagt haben, dass dieser Kaufvertrag nur gültig ist mit der Voraussetzung, dass der Wali einverstanden ist, ist die folgende Ayah aus Surat al-Nisa, Ayah Nummer 6, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Zu Deutsch: Und prüft die Waisen, bis dass sie das Heiratsalter erreicht haben. Und wenn ihr dann an ihnen Besonnenheit feststellt, so händigt ihnen ihr Eigentum aus. In dieser Ayah geht es darum, dass man einem Mumayyiz, Mumayyiz ist ja jemand, der noch nicht Baligh ist, ja, der ist 7 Jahre alt oder älter, aber er ist noch nicht Baligh, also islamisch erwachsen. Und dieser Person, in der Ayah geht es darum, dass man ihm sein Vermögen, sein Eigentum aushändigt, um zu schauen, wie er damit verfährt. Denn wenn du ein Waisenkind bei dir hast und du das Vermögen dieses Waisenkindes bewahrst, dann machst du das zu seinem eigenen Gunsten. Aber wenn er irgendwann einmal alt genug ist, mit dem Geld selbst, diesem Vermögen selbst umgehen kann, dann ist es seins. Dann gibt es keinen Grund, ihm das vorzuenthalten. Aber die Frage ist, woher weiß ich denn, dass er mit Geld umgehen kann? Die Antwort lautet, indem ich ihm teste, indem ich ihm etwas Geld gebe und ihn prüfe, zum Beispiel zum Einkaufen schicke und sage, besorg mir das und das und das und schaue zum Beispiel, was kauft er, was hat er bekommen, welches Wechselgeld hat er bekommen, wie ist er mit diesem Kauf umgegangen. Wenn er diese Fähigkeit besitzt, nennt man ihn Rashid. Also dann ist er besonnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja, wenn ihr dann an ihnen Besonnenheit feststellt, so händigt ihnen ihr Vermögen aus. Also geht es hier, denn ein Waisenkind ist kein Waisenkind mehr, wenn es schon Baligh ist. Okay? Also jemand, der erwachsen ist, islamisch erwachsen, ist kein Waisenkind mehr. Ein Waisenkind ist nur jemand, der nicht Baligh ist. Also geht es hier in dieser Ayah um diese Phase dazwischen. Wallahu tabarak ta'ala a'la. Das war die erste Voraussetzung für den Aqid. Die zweite Voraussetzung, haben wir gesagt, ist der sogenannte Ikhtiyar. Ikhtiyar ist die Freiwilligkeit. Und damit ist einfach gemeint, dass jemand den Kaufvertrag eingeht und damit einverstanden ist. Oder anders ausgedrückt, dass er nicht dazu gezwungen worden ist. Und an dieser Stelle erwähnen manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, was überhaupt wir im Islam unter Zwang verstehen. Was meinen wir denn genau damit, dass wir sagen, islamisch gesehen steht eine Person unter Zwang und deswegen ist die Voraussetzung des Ikhtiyar für den Aqid nicht erfüllt. Damit wir überhaupt von Zwang religiös gesehen sprechen können, müssen 7 Bedingungen erfüllt sein. Das sind sehr einfach und logisch nachvollziehbare Bedingungen. Also nicht jeder, der behauptet, ich war unter Zwang, auf Arabisch Muttar, nicht jeder, der sagt, ich bin Muttar, ist auch wirklich Muttar. Nicht jeder, der sagt, ich habe keine andere Wahl, ich bin gezwungen, das und das und das zu tun, ist auch wirklich islamisch gesehen dazu gezwungen. Schauen wir uns das einmal an. 7 Bedingungen. Bedingung Nummer 1. Es wurde ihm tatsächlich gedroht. Bedingung Nummer 2. Es wurde dieser Person etwas angedroht, was ihr schadet. Bedingung Nummer 3. Das Angedrohte muss schlimmer sein als das, was man von ihm verlangt. Viertens. Man ist davon überzeugt, dass der Schaden auch wirklich eintreffen wird, wenn man der Drohung nicht nachkommt. Fünftens, man ist nicht dazu imstande, den Schaden abzuwehren. Sechstens, die Androhung ist zu Unrecht. Und siebtens, der Zwang bezieht sich auf das Äußerliche und nicht auf das Innerliche. Ich mache zu jedem dieser erwähnten Bedingungen ein kleines Beispiel, um das zu verdeutlichen. Nummer 1, es wurde einer dieser Person tatsächlich gedroht. Das heißt also, er bildet sich nichts ein. Er sagt nicht, wenn ich das tue, könnte mir jemand vielleicht drohen. Nein, es wurde ihm tatsächlich gedroht. Das ist also keine Halluzination oder keine Einbildung. Nummer 2, es wird einem etwas angedroht, was einem schadet. Was einem schadet. Ansonsten, wenn ich dir sage, wenn du mir nicht dein Geld gibst, dann drehe ich mich dreimal im Kreis. Das ist eine Androhung, aber es ist nichts, was dem anderen weggeschaden würde. Drittens, das Angedrohte muss schlimmer sein als das, was von einem verlangt wird. Also wenn jemand zum Beispiel wenn ein Schwiegervater zu seinem Schwiegersohn sagt, wenn du dich nicht von meiner Tochter scheidest, wenn du die Scheidung nicht aussprichst, dann werde ich dir eine Ohrfeige geben. In der Regel ist eine Ohrfeige nicht etwas, was jetzt so schlimm ist, dass man deswegen die Scheidung aussprechen muss. Viertens, man ist davon überzeugt, dass der Schaden auch wirklich eintreffen wird, wenn man der Androhung nicht nachkommt. Denn es gibt viele Drohungen, die nichts anderes als leere Versprechen sind. Wenn man weiß, dass jemand sagt, wenn du das nicht machst, dann werde ich mit dir das und das und das machen. Und du weißt, dass er ein notorischer Lügner ist oder Übertreiber ist in dem, was er sagt. Fünftens, man ist nicht dazu imstande, den Schaden abzuwehren. Also wenn ein einfacher, erbärmlicher, schwacher Mensch einem kräftigen, starken, angesehenen Menschen, der seine Bodyguards um sich herum hat, droht, ihn zu schlagen, dann wird der andere eher schmunzeln, als dies als einen Zwang zu empfinden. Sechstens, die Androhung muss zu Recht zu Unrecht sein. Die Androhung muss zu Unrecht sein. Damit soll ausgeschlossen werden, dass zum Beispiel ein Richter einem Aqid aufzwingt. Denn zum Beispiel in manchen Fällen, wie zum Beispiel eine Person, die Schulden hat und ein Richter zum Beispiel verurteilt ihn dazu, seine Schulden zu begleichen von dem Geld, was er bei sich hat, was auch, es gibt kein Argument für ihn, warum er das Geld nicht zurückzahlen möchte, außer dass er geizig ist zum Beispiel. Und der Richter zwingt ihn jetzt in diesem Fall, etwas zu verkaufen von seinem Vermögen, dann in diesem Fall wäre dies eine Androhung zu Recht. Da ist eben die Freiwilligkeit in diesem Fall uninteressant. Siebtens, der Zwang bezieht sich auf das Äußerliche, nicht auf das Innerliche. Damit soll ausgesagt werden, dass diese Person innerlich nicht einverstanden sein darf. Das heißt, die Person macht dies nicht aus freiwilligen Stücken, sondern sie möchte es eigentlich nicht machen. Erst wenn diese sieben Voraussetzungen erfüllt sind, sprechen wir islamisch gesehen von Zwang. Dann kommen wir zur dritten und letzten Bedingung für den Aqid, den Vertragspartner, den ersten Rücken des Bay'. Da haben wir gesagt, dass eben kein Hajr vorhanden sein darf. Kein Hajr, das heißt, es darf keine Entmündigung geben. Entmündigung gibt verschiedene Gründe, warum jemand entmündigt wird. Es kann zum Beispiel eine Person, die ist zwar baligh und aqil und erfüllt eigentlich alle Voraussetzungen für den Bay', aber die ganzen Gläubiger haben einen Antrag beim Richter gestellt, dass sie ihr Geld zurückhaben möchten, weil sie ihr Geld nicht mehr bekommen und der Verschuldete, der Schuldner, dieses Geld nicht mehr zurückzahlen kann, dann kann es sein, dass das Geld, das er erwirbt, eingefroren wird und dafür verwendet wird, um die Gläubiger zu bedienen. In diesem Fall wäre die Person entmündigt, weil sie darf mit dem Geld, was ihr gehört, nichts mehr machen, bevor diese Entmündigung nicht aufgehoben worden ist. Das sind die Vertragspartner. Und ihr seht, wir reden von drei Bedingungen für den Vertragspartner, den Aqid, obwohl es ja mindestens zwei Aqid sind, ein Käufer und ein Verkäufer. Aber es könnten ja auch mehrere Aqid sein. Es könnten auch 3, 4, 5, 6, unzählbar viele könnten es sein. Warum? Weil wenn eine Person etwas verkauft, kann es ja sein, dass sie das nicht alleine verkauft, sondern Anteilhaber ist an einer bestimmten Ware. In diesem Fall würde sie mit anderen Personen etwas verkaufen. Und genauso gut die Käufer, müssen nicht eine Person sein, es kann auch mehrere Personen sein. Insofern geht es uns einfach um diese Person Aqid, egal ob es ein oder zwei oder drei oder vier oder fünf sind, jede von diesen Aqid, die bei diesem Bay'-Vertrag dabei sind, müssen die Voraussetzungen erfüllen, die wir erwähnt haben. Also wenn wir einen Bay'-Vertrag haben, brauchen wir Aqid, das ist klar, aber ohne Mal funktioniert es auch nicht. Deswegen reden wir jetzt kurz über die auszutauschenden Mal. Natürlich, das ist an sich ein größeres Thema als das Thema der Vertragspartner und wird im Laufe des Kapitels ausführlich behandelt. Aber zusammengefasst, wir können uns keinen Bay'-Vertrag vorstellen, ohne dass es Mal gibt. Und wir haben ja beim letzten Mal schon uns über Mal unterhalten und gesagt, es geht hier um alles islamisch wertvolle. Alles islamisch gesehen wertvolle betrachten wir als Mal. Und wir haben zwei Arten. Mal als Zahlungsmittel wie Gold, Silber oder in der heutigen Zeit die Währungen. Oder wir haben auf der anderen Seite das war Thaman. Auf der anderen Seite haben wir Muthman. Muthman bedeutet alles andere, was in der Regel nicht als Zahlungsmittel verwendet wird. Die auszutauschenden Mal nennt man auf Arabisch auch Al-Ma'qud Alayhi. Das heißt, das, weswegen der Kaufvertrag zustande kommt. Beispiel für Mal wäre ein Auto für 10.000 Euro. In diesem Fall haben wir einen Thaman, das sind die 10.000, und einen Muthman, das Auto. Und an dieser Stelle fragen sich die Ulama, rahimahullah ta'ala, was sind die Voraussetzungen dafür, dass ein Mal Mal ist? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass es sich bei diesem vermeintlichen Vermögen um islamisch gesehen Mal handelt? Dafür müssen fünf Voraussetzungen erfüllt sein. Voraussetzung Nummer 1, die Reinheit. Es muss Tahir sein. Man darf also nichts verkaufen, das Najis ist. Es muss nützlich sein. Ich darf also nichts verkaufen, was schädlich ist. Drittens, es muss dieses Mal, die Voraussetzung für dieses Mal, also es geht hier um die Voraussetzung des Mal bei einem Bay'-Vertrag, erstmal Tahir, dann nützlich, dann drittens, dass das Mal das Eigentum des jeweiligen Aqid ist. Ich kann ja nicht etwas verkaufen, was mir nicht gehört. Deswegen, das, was ich verkaufe, muss auch in meinem Eigentum sein. Dann viertens, das Auszuhändigende muss ausgehändigt werden können. Ich darf nichts verkaufen, was man nicht aushändigen kann. Ich kann nicht zum Beispiel die Sonne jemandem verkaufen, die ist nicht in meinem Besitz, und ich bin auch nicht imstande, es jemandem auszuhändigen. Ich kann auch nicht jemandem etwas verkaufen, was mir gehört, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ich verkaufe ihm zum Beispiel einen Goldring, den ich verloren habe. Und fünftens, die Ware oder das Mal besser muss beidseitig bekannt sein. Man darf nicht sagen, ich verkaufe dir für 10 Euro das, was sich hier in dieser Box befindet. Das ist nicht erlaubt und nicht in Ordnung. طيب. Dann kommen wir zum dritten Rücken. Zum dritten Rücken. Das Bay'a. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Bay'a-Vertrag zustande kommt, wenn man zwei Aqid hat. Jeder von ihnen hat Mal. Der eine hat 10.000 Euro, der andere hat ein Auto. Aber jetzt muss irgendetwas stattfinden, das darauf hinweist, dass die Person A der Person B dieses Auto für 10.000 Euro auch verkaufen will. Das heißt also, der Kaufvertrag muss irgendwie zustande kommen. Und dieser kommt durch die sogenannte Sira zustande. Man nennt es Sira oder Al-Ma'qudu Bihi. Sira oder Al-Ma'qudu Bihi. Wir nennen es jetzt die Sira. Und was bedeutet die Sira? Ja, das bedeutet, dass eine Person eine Absichtserklärung macht, sogenannten Ijab, und die andere Person das annimmt. Das ist der Qabul oder die Angebotsannahme. Der eine macht ein Angebot, der andere nimmt dieses Angebot an. Ich verkaufe dir mein Auto für 1.000 Euro. Das ist eine Absichtserklärung. Ich bin also sozusagen bereit, dir mein Auto für 1.000 Euro zu verkaufen. Dann sagt der andere, ich bin damit einverstanden. In diesem Fall kommt der Kaufvertrag. Das, was der eine sagt, nennt man Ijab, und der andere, das ist normalerweise der Verkäufer, das heißt, ich verkaufe dir mein Auto für 1.000 Euro, und der Käufer sagt im Gegenzug, ich bin damit einverstanden oder ähnliches, dann kommt dieser, das ist die sogenannte Sira. Natürlich, diese Sira, sie ist ursprünglich gesehen eine mündliche Form, aber diese Sira kann auch durch eine Handlung vonstatten kommen. Es kann auch sein, dass jemand nichts sagt. Das ist in vielen Ländern der Fall. Jemand geht in eine Bäckerei, nimmt eine Tüte, in der sich Brot befindet, legt den Geldschein auf die Theke und geht einfach raus. Weil bei so kleinen Beträgen ist es für den Verkäufer uninteressant, sich über jeden dieser kleinen Beträge, für jeden dieser kleinen Beträge Zeit zu nehmen. Das ist allseits bekannt, er legt sein Geld hin, nimmt das Brot und geht einfach raus. Weil ja auch bei solchen Sachen in der Regel kein Betrug geschieht, deswegen schaut man auf solche Sachen nicht so genau. Auf jeden Fall, die Sira kann auch stattfinden durch Schreiben. Also es kann auch jemand sagen, aufschreiben, ich verkaufe dieses Produkt für 5 Euro. Das sind ja die Preisschilder. Preisschilder sind ja nichts anderes, als dass das eine Absichtserklärung, ein Ijab ist. Und deswegen, diese Angelegenheiten unterscheiden sich von Gesellschaft zu Gesellschaft und manchmal von Produkt zu Produkt. Wie ich gesagt habe, bei Brot ist es anders als bei einem Auto. Also keiner würde sagen, ich gehe in den Autoladen rein, lege ihm einen Geldsack hin, nehme den Schlüssel und fahre einfach weg. Das ist nicht die Art und Weise, wie es gemacht wird, wie es gehandhabt wird. Insofern sehen wir, liebe Geschwister, dass diese islamischen Regeln angepasst werden, je nachdem, in welcher Gesellschaft und zu welchem Zeitpunkt wir uns befinden. Deswegen, wir lernen die Regeln allgemein, aber im Praktischen kann es sein, dass sie angepasst werden müssen, alles unter den Rahmenbedingungen, die wir erwähnt haben. Aber es letztendlich ist ein Kaufvertrag ohne Sira nicht vorstellbar. Die ist bei Taubstummen eben durch die Zeichensprache. Sie ist bei teurer Ware meistens wird etwas geschrieben, ein Vertrag aufgesetzt, ein schriftlicher Vertrag aufgesetzt. Und bei günstigen Angelegenheiten ist es eben eine mündliche Vereinbarung. Jemand legt jemandem etwas hin und dann kommt er, jemand legt etwas hin und dann kommt er und gibt dem anderen die Ware oder das Geld und das war's auch. Mehr ist in diesem Fall nicht, mehr geschieht in diesem Fall nicht. Tayyib. Hierauf aufbauend gilt es diese Schart, das heißt diese Bedingungen, die für jeden Rücken erfüllt sein müssen, zu analysieren. Bei den Bedingungen handelt es sich um Anzeichen, wie wir gesagt haben, durch deren Vorhandensein ein Bi' sahih ist, gültig ist, ansonsten fast ist, ungültig ist. Der Verkäufer muss, wie gesagt haben, der Eigentümer der Ware sein und so weiter und so fort. Das sind die allgemeinen Bedingungen, die wir erwähnt haben und diese gelten quasi für jeden Bi'. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Bedingungen, die nur speziell für bestimmte Bi' gelten. Also, was wir erwähnt haben, sind Bedingungen, die bei allen Bi' gelten. Aber es gibt bestimmte Bi'-Formen, bei denen die Scharia noch zusätzliche Bedingungen stellt, wie zum Beispiel beim Salam, beim Sarf, beim Khiyar, bei der Murabaha, bei der Muwada'a, und so weiter und so fort. Das sind alles verschiedene Formen von Bi', die wir natürlich im Einzelnen uns anschauen möchten. Wir möchten noch einmal wir möchten uns jetzt unterhalten über die unterschiedlichen Arten von Bi' hinsichtlich Thaman und Muthman. Die unterschiedlichen Arten von Bi' hinsichtlich Thaman und Muthman. Durch die Einteilung von Thaman und Muthman kommt man theoretisch und praktisch zu drei verschiedenen Arten von Bi'. Entweder tauschen wir Thaman mit Thaman oder Muthman mit Muthman oder Thaman mit Muthman. Es gibt keine andere Möglichkeit. Thaman mit Thaman, darüber wird im Kapitel über Riba und Sarf gesprochen, also über Zinsen und Geldwechsel. Also Thaman mit Thaman. Beim zweiten Punkt, das heißt beim Punkt Muthman mit Muthman, da reden wir über den Austausch von Mal, der kein Zahlungsmittel ist, wie zum Beispiel. Und da haben wir auch nur wiederum drei Beispiele, weil wir haben dann entweder Mobilien oder Immobilien. Entweder tauschen wir zwei Immobilien gegeneinander aus oder zwei Mobilien oder eine Immobilie mit einer Mobilie. Diese Art von Warenaustausch nennt man auf Arabisch Bay' Muqayada. Bay' Muqayada. Und dann gibt es noch natürlich die dritte Art, Thaman mit Muthman. Und das ist natürlich diejenige Bi'-Form, die meistens unter der Menschheit vorkommt. Man tauscht eben ein Zahlungsmittel, welches auch immer das sein mag, das ist ja von Land zu Land unterschiedlich, mit einem Muthman, egal ob es eine Mobilie ist oder eine Immobilie ist. Tayyib. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, Und diese Unterscheidungen übrigens sind sehr, sehr wichtig, weil je nachdem, was ich mit wem tausche, entsprechend kommen bestimmte Regeln im Islam zustande. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, bei der Definition von Bay'a-Verträgen kam dieser Begriff der Dhimma. Dhimma, haben wir gesagt, es kann sein, also Dhimma ist die Zahlungsverpflichtung, eine Zahlungsverpflichtung. Und was bedeutet das konkret? Daraus ergibt sich in der Praxis, dass wir drei verschiedene Arten von Bay' haben, hinsichtlich der Tatsache, ob es hinsichtlich aus der Perspektive der Dhimma, der Zahlungsverpflichtung. Ich erkläre das jetzt in drei, die drei verschiedenen Arten, damit es auch klarer und deutlicher wird, inshallah ta'ala, und auch anhand eines anschaulichen Beispiels. Wir haben entweder haben wir zwei konkrete Mal, die wir austauschen. Oder wir haben zwei unkonkrete Mal, das heißt Dhimma durch Dhimma. Oder wir haben einen konkreten Mal und einen unkonkreten Mal. Also einmal Dhimma und einmal nicht Dhimma. Das sind also drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder Dhimma mit Dhimma oder nicht Dhimma mit nicht Dhimma, das ist das, was wir als konkret bezeichnet haben, oder eben Dhimma mit nicht Dhimma. Mit anderen Worten, unkonkret mit konkret. Was bedeutet das? Ganz einfach. Entweder, also wenn ich eine Ware einkaufe, dann kaufe ich entweder eine Ware an sich oder ich kaufe das Produkt dieser Ware. Entweder kaufe ich eine Ware an sich oder ich kaufe das Produkt einer bestimmten Ware. Was heißt das? Machen wir ein Beispiel. Jemand geht in einen Buchladen und sagt zum Verkäufer: Ich möchte dieses Exemplar von Sahih al-Bukhari haben und zeigt mit dem Finger auf ein bestimmtes Exemplar. In diesem Fall, dadurch, dass er mit dem Finger auf dieses bestimmte Exemplar gezeigt hat, dass eine zum Beispiel eine handgeschriebene Version ist oder ein ganz bestimmter Druck ist, den es nur einmal auf der Welt gibt, oder ein Exemplar, in dem sich die Unterschrift vom Autor drin befindet oder der Fingerabdruck von Imam Bukhari drin findet. Das heißt, ihm geht es um dieses konkrete Exemplar und er will kein anderes haben. Wenn man ihm sagen würde, nimm doch lieber die andere Version, die im Regal steht, da habe ich eine neuere Version. Er sagt dir, ich will diese neuere Version gar nicht. Ich will diese alte haben, weil das ist eine Handschrift von Imam Bukhari im Original und ich möchte das für mein Museum haben. Da nutzt mir nicht eine neue Version, die computergedruckt ist. So, diese Art von Bay' nennt man Bay' al-Ain. Al-Ain heißt hier nicht das Auge, sondern, weil Ain heißt unter anderem Auge, aber Ain geht hier um dieses Objekt an sich. Es geht mir genau um dieses und nicht um ein anderes. Denkt im Deutschen das Unterschied zwischen dasselbe und das Gleiche. Die zweite Form von Bay', also das zweite Beispiel zu diesem Thema, um das zu verdeutlichen, wäre, wenn jemand in einen Laden reingeht und er sagt, ich hätte gerne ein Exemplar von Sahih al-Bukhari. Ich hätte gerne ein Exemplar. Vorher war es, ich hätte gerne dieses Exemplar. Jetzt heißt es, ich hätte gerne ein Exemplar von Sahih al-Bukhari. In diesem Fall sieht die Sache ganz anders aus. Jetzt geht der Verkäufer zum Regal und dort stehen 100 Exemplare von der dritten Auflage von Sahih al-Bukhari vom Verlag so und so, dann nimmt er sich ein Exemplar raus und es ist dem Kunden völlig wurscht, weil die alle gleich sind und legt ihm das Exemplar hin und verkauft es. Dieses hier ist ein Bay' fi Zimma. Das ist jetzt ein Zimma Bay'. Das war jetzt kein konkreter Sahih al-Bukhari, sondern es war ein unkonkreter Sahih al-Bukhari, unkonkretes Sahih al-Bukhari Exemplar. Und deswegen ist es eben ein Zimma Bay' in diesem Fall. Warum? Oder was ergibt sich denn praktisch aus diesen zwei verschiedenen Fällen? Im ersten Fall, da ging es dem Verkäufer um ein ganz konkretes Exemplar, er wollte kein anderes haben. Auch wenn dieses Risse hat, auch wenn er möchte genau dieses haben. In diesem Fall, wenn er dieses Exemplar gekauft hat und hinterher stellt er einen erheblichen Mangel fest, dann hat er das Recht, das Geld wieder zurückzufordern. Beispiel, er sagt, ich möchte genau dieses Exemplar haben, kein anderes, weil es eben alt ist und weil es eben die Originalschrift ist von Bukhari und so weiter und so fort. Später setzt sich heraus, das war gar nicht ein altes Exemplar und das war nicht die Schrift von Sahih Bukhari, von Imam Bukhari, das war eine Schrift von einer ganz anderen Person und er merkt, es ist gar nicht, was er eigentlich wollte. In diesem Fall hat er das Recht, dann eben die 100 Euro, die er für dieses Exemplar verlangt hat, weil es ihm so wertvoll ist, zurückzuverlangen. Im zweiten Fall, wenn er im zweiten Fall einen erheblichen Mangel feststellt, hat der Käufer nicht das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Beispiel, also noch einmal, er geht in den Laden rein, sagt, ich hätte gerne ein Exemplar von Sahih al-Bukhari, dann gibt er ihm eins von den 100 Exemplaren, die im Schrank stehen. Er geht nach Hause, stellt fest, dass das Buch von außen sieht aus wie Bukhari, aber innen drin ist Sahih Muslim. Innen drin ist Sahih Muslim. Oder innen drin fehlen 10 Seiten. Oder innen drin ist es eine ganz andere Sprache als die auf dem Buchcover, Buchumschlag draufsteht. In diesem Fall hat der Käufer nicht das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten, sondern er hat nur das Recht, ein anderes, mangelfreies Exemplar zu fordern. In diesem Fall muss also der Käufer das Mangelexemplar zurücknehmen und ihm sagen, bitteschön, hier ist ein anderes Exemplar, das inshallah keinen Mangel hat. Das ist der Unterschied zwischen der Aussage, ich hätte gerne diesen Sahih al-Bukhari oder ob er sagt, ich hätte gerne einen Sahih al-Bukhari. طيب. Aus dem, was wir gesagt haben, ergibt sich auch Folgendes, dass in der Regel das Zahlungsmittel heutzutage, wenn wir also mit Euro oder Dollar oder was auch immer bezahlen, dass diese Art des Zahlungsmittels immer eigentlich ein Zimma Bay' ist. Also der Thaman, wir haben ja gesagt Thaman und Muthman, der Thaman, das Zahlungsmittel, ist eigentlich immer Zimma. Warum? Weil es den gleichen Wert hat, ob ich 100 Euro bezahle und einen 100er Schein dabei hergebe oder ob ich 100 Euro bezahle und 2,50er in diesem Fall hergebe. 2,50er sind das gleiche wie ein 100er. Okay? Insofern hat der Verkäufer nicht das Recht zu sagen, ich akzeptiere den 100er Schein nicht, sondern ich möchte 2,50er haben. Oder umgekehrt. Der Käufer kommt und sagt, hier sind 100 Einermünzen. Hier sind 100 Einermünzen. Ich möchte gerne dieses Buch für 100 Euro kaufen. Da hat der Verkäufer nicht das Recht zu sagen, ich nehme diese 100 Einermünzen als Zahlungsmittel nicht an, nachdem er den Kaufvertrag schon eingegangen ist. Er sagt, ich nehme das nicht an. Das geht nicht. Wenn sie den Kaufvertrag eingegangen sind, dann muss der Verkäufer sagen, ich nehme diese 100 Einermünzen an. Weil das eben ein Zimma Bay' ist. Manchmal natürlich ist beim Thaman Es ist ein, geht es um Bay' al-Ayn. Warum? Weil zum Beispiel ihm geht es um ein Stück Gold. Ihr wisst, es gibt Goldbarren, die sehen alle gleich aus, aber es gibt Goldbarren, die einen bestimmten historischen Wert haben. Und wenn es ihm genau um diesen Goldbarren geht und keinen anderen, dann wäre es ein konkreter Bär. Und wenn es ihm einfach nur um, wie jemand, der sein Geld anlegen möchte, er hat 1 Million Euro und möchte gerne ein paar Kilogramm Gold kaufen, in diesem Fall ist es ihm wohl in der Regel egal, ob er den Barren mit der Nummer 3400 bekommt oder mit 2198. Das ist ihm relativ egal in diesem Fall. Dann diese Thaman und Muthman oder Thaman und Thaman oder Muthman und Muthman, dieser Austausch, der kann von der Zeit her, aus der Perspektive des Zeitfaktors, ebenfalls auf 3 Arten geschehen. Entweder findet der Austausch beidseitig sofort statt oder beidseitig verzögert, hinausgeschoben, später also. Oder eben der eine händigt sein Mal sofort aus und der andere händigt es später aus. Sicher, ich denke, das ist eine eindeutige Angelegenheit. Wie im Falle von jemandem, also die 3 Beispiele, jemand händigt sofort aus, das ist der eine bezahlt, der andere nimmt die Ware entgegen. Beidseitig später, sie beide einigen sich auf einen Kaufvertrag und sagen aber, wir tauschen jetzt nichts aus und dann erst in einem Jahr oder früher oder später. Und der dritte Fall ist, dass der eine jetzt bezahlt und der andere die Ware später liefert. Oder umgekehrt, jemand liefert die Ware und der andere zahlt später. Ja, diese 3 Denkformen, oder die 3 Versionen sind logisch und praktisch denkbar oder praktisch vorhanden. Und wenn dieser Austausch sofort stattfindet, dann wird das Najaz Bay'. Das heißt, so im Deutschen würde man vielleicht sagen, beidseitige Barbezahlung oder beidseitige sofortige Zahlung. Ja. Wenn beide erst später austauschen, dann würde man im Arabischen sagen, beidseitige Nasi'a. Nasi'a heißt Hinausschiebung, also ist eine beidseitige hinausgeschobene Zahlung. Und das dritte wäre eben die Kombination von diesen beiden. Wir haben jetzt nicht gesprochen darüber, von diesen ganzen Versionen von Bär, ob wir aus der Perspektive des Zeitfaktors besprechen oder aus der Perspektive der konkreten und nicht konkreten, also der Dhimma-Perspektive oder aus der Perspektive des Thaman und Muthman. Wir haben nicht gesagt, ob das Halal oder Haram ist und wann es Halal ist und wann es Haram ist. Das ist eine andere Angelegenheit, das werden wir jetzt im Laufe der Kapitel uns genauer anschauen. Sondern es geht nur darum, jetzt erstmal eine theoretische Vorstellung zu haben von dem, was alles geben kann. Und dann unterhalten wir uns über die einzelnen Verträge, Kaufverträge, die zustande kommen. Welche Ableitungen können wir aus der Definition des Bay' machen? Wir machen daraus für heute, inshallah ta'ala, 4 verschiedene Ableitungen. Und dann sind wir auch mit dem heutigen Pensum fertig. Erst einmal Bay'-Verträge hinsichtlich erlaubtem Nutzen. Wir haben ja die Definition von Bay', wir haben die verschiedenen Definitionen von Bay' kennengelernt. Und daraus ergibt sich, dass man den Nutzen eines Mal erwerben kann, nach manchen Gelehrten, das ist die Definition mancher Gelehrte wie manche Hanbaliya. Ich weise darauf hin, weil sie sich aus der Definition ergibt, die sie erwähnt haben, aber nicht alle Gelehrten folgen ihnen darin. Denn es geht jetzt hier um den Verkauf von einem Nutzen einer Sache, den Nutzen einer Sache. Wir haben zum Beispiel ein Auto. Mit einem Auto kann man transportieren. oder dieses Auto kann man fahren. Das heißt, der Nutzen ist der Transport, das Fahren und so weiter. Wenn jemand also jetzt sagt, ich kaufe dir den Nutzen dieses Autos ab, dann kauft er theoretisch den Nutzen und nicht die Ware selbst. Das haben manche Gelehrte in bestimmten Situationen erlaubt oder in bestimmten Verträgen erlaubt. Wie zum Beispiel, jemand hat ein Grundstück und sagt zu seinen Nachbarn, ich kaufe oder ich verkaufe, der eine sagt zu seinem Nachbarn, ich verkaufe dir einen Weg durch mein Grundstück hindurch. Dann ist das der Verkauf, das Nutzungsrecht dieses Weges. Dann gehört dem Käufer nicht das Stück Land, sondern nur das Recht, dieses Stück Land zum Durchlaufen zu verwenden. Und in diesem Fall hätte dann der Verkäufer das Nutzungsrecht verkauft. Er darf es also nicht mehr umbauen, der darf den Weg in diesem Fall nicht mehr umbauen oder etwas anderes damit machen, wodurch der Nutzen eben verloren geht. Das haben manche Gesetze, wie gesagt, erlaubt. Andere haben das nicht erlaubt, weil es hier zu Konflikten kommt, die vorhersehbar sind. Eine zweite Ableitung, die wir machen können aus der Definition des B-Vertrages, das verbotene Nutzen zur Ungültigkeit von B-Verträgen führt. Wenn also jemand etwas verkauft, das islamisch gesehen verboten ist, dann ist auch der B-Vertrag fasid. Beispiel, jemand kauft das Nutzungsrecht eines Musikinstrumentes. Wir wissen, dass im Islam Musikinstrumente an sich verboten sind, also sind sie auch verboten zu besitzen, dann ist auch der Nutzen daraus verboten und deswegen darf man auch für die Verwendung kein Geld bezahlen. Weder dauerhaft, das ist, wenn man das Nutzungsrecht erwirbt, noch auf Zeit, und das würde bedeuten, dass man ein Musikinstrument zum Beispiel verleiht. Insofern darf man dafür kein Geld bezahlen und man darf auch für diese Sache kein Geld nehmen. طيب. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben bei der Definition von Bay' noch eine Einschränkung gemacht. Als sie gesagt haben, als sie vom Verkauf oder vom Verleihen von erlaubten Nutzen gesprochen haben, haben sie gesagt, es darf sich aber nicht um Nutzen handeln, der aufgrund einer Haja erlaubt worden ist. Das ist natürlich kompliziert theoretisch. Praktisch bedeutet das, oder praktisch können wir folgendes Beispiel dafür geben. Stellt euch vor, jemand besäße einen Hund. Ein Hund ist ein Tier, das es gibt manche Arten von Hunden, die dressiert worden sind und dementsprechend einen bestimmten Nutzen in sich verbergen. Wie zum Beispiel ein Jagdhund. Der Nutzen ist eben das Jagen. As-Sayd auf Arabisch. Und die Frage ist jetzt, darf man einen Hund zum Jagen benutzen? Und die Antwort lautet, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind, darf man einen Hund zum Jagen benutzen. Die Frage ist jetzt aber, darf ich einen Hund kaufen? So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das heißt im Hadith von Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Geld, das man für einen Hund bekommt, verboten hat. Das heißt also, es ist eigentlich erlaubt, einen Hund zum Jagen zu verwenden. Aber warum ist es erlaubt worden? Aufgrund der Haja, aufgrund der Haja, die eben besteht. Die Haja ist eine Art Erfordernis, denn es ist eine Erfordernis, oder der Mensch braucht Jagdhunde, oder er braucht bestimmte Formen des Nutzens. Der Hund ist aber an sich eigentlich verboten zu verkaufen. Trotzdem ist sein Nutzen, also ich rede jetzt speziell von dem Jagdhund, natürlich gibt es auch andere Arten von Hunden, die der Prophet in den berühmten Hadithen Abu Huraira erlaubt hat, aber es geht jetzt, nehmen wir nur das Beispiel des Jagdhundes, das heißt, der Hund an sich ist eigentlich verboten zu besitzen, aber wenn es um einen Jagdhund geht, zum Beispiel, darf man ihn besitzen. Das bedeutet, der Prophet hat aufgrund der Haja, und das ist die Jagd in diesem Fall, es erlaubt, aber man darf trotzdem diesen Nutzen nicht erwerben. Noch einmal zusammengefasst, die Ulama wollen darauf hinweisen, nicht jede Form des von erlaubtem Nutzen darf man erwerben. Und wie unterscheidet man jetzt zwischen der Vermietung eines Autos, denn ein Auto ist erlaubt zu benutzen, und wie unterscheidet man zwischen der Vermietung eines Hundes? Der Unterschied ist eben, dass ein Hund ist eigentlich verboten zu besitzen und zu verkaufen, und der Nutzen ist aufgrund der Haja. Und deswegen es ist zwar beides ein Nutzen, Auto zu vermieten und Hunde zu vermieten, beides ist eine Art von Nutzen, erlaubtem Nutzen, aber der eine entspringt einer Haja, und deswegen ist dieser ausgeschlossen. Und ausgeschlossen wegen dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber es geht hier nur darum zu erklären, wie kann es sein, dass ein Nutzen erlaubt ist und anderer nicht. Wo unterscheidet sich, ist Nutzen nicht gleich Nutzen? Nein, es gibt Nutzen, die aufgrund auf einer Haja entstanden ist. Das heißt quasi aufgrund einer Ausnahmeregelung. Und es gibt Nutzen, die nicht aufgrund einer Ausnahmeregelung entstanden sind, sondern im Gegenteil, das Vermieten von Halal-Gegenständen ist ursprünglich schon erlaubt. Aber das Verkaufen von Hunden ist ursprünglich verboten. Und der Nutzen aus einem Jagdhund ist eine Ausnahme und keine und nicht die Regel. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Angelegenheiten. Und deswegen sagte der Prophet a.s.w. ganz klar und deutlich im Hadith von Abdullah ibn Abbas, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbot das Geld für Hunde und sagte, wenn er kommt, das heißt den Hund verkauft hat, wenn er kommt und das Geld für den Hund verlangt, dann fülle seine Hand mit Erde. وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَمْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا. Und dieser Hadith finde ich in Sunan Imam Abi Dawud, rahimahullah ta'ala, und Imam al-Albani, rahimahullah, sagt, der Hadith ist sein Sand ist sahih. Das heißt also, gib ihm nichts, weil Erde ist ja nichts Wertvolles. طيب. Ein zweites Beispiel, ein Nutzen, der aufgrund von einer Notwendigkeit erlaubt worden ist, aber trotzdem darf man es nicht verkaufen. Notwendigkeit, zum Beispiel, wenn man am Verhungern ist, darf man verendetes Essen, Meita. Meita ist normalerweise haram. Man darf es in diesem Fall essen. Aber trotzdem darf niemand dafür Geld verlangen. Ja? Das heißt, jemand hat ein Meitertier, und dieses Meitertier, du hast ein Meitertier, und an dir kommt ein Mensch vorbei, der am Verhungern ist, dann musst du ihm dieses Meitertier zur Verfügung stellen, damit er es essen darf, und du darfst dafür kein Geld verlangen. Auch wenn der Nutzen für ihn hier vorhanden ist, denn er überlebt dadurch. Du darfst dafür kein Geld verlangen. Und der andere darf normalerweise dafür auch kein Geld geben, aber das ist ja nicht sehr, sehr interessant, diese Frage, weil er ist ja im Notfall und da wird er mit Sicherheit auch bereit sein, was zu bezahlen, aber das ist deswegen dadurch wird es aber kein gültiger Bär-Vertrag. Und selbst wenn er das bezahlen würde, wäre es haram für den anderen und der Kaufvertrag käme trotzdem nicht zustande. Dann die Dauerhaftigkeit ergibt sich ebenfalls aus dem Bär-Vertrag. Also ein Bär-Vertrag ist erst dann ein wirklicher Bär-Vertrag, wenn der Austausch dieser Mal dauerhaft ist und dadurch sind eben Vermietungen ausgeschlossen. Und deswegen gilt es nicht, wenn jemand sagt, ich vermiete dir meine Wohnung Zeit deines Lebens. Ja, das wäre ja dauerhaft. Und außerdem weiß man auch nicht, wie lange eine Person leben wird. Deswegen solche Art von Mietverträgen sind ungültig. Aber darüber reden wir dann ausführlich, inshallah ta'ala, wenn wir uns im Kapitel über die Mietverträge befinden. Zu guter Letzt Zinsverträge und Qard. Zinsverträge und Darlehensverträge. Zinsverträge sind per Definition keine Bi'-Verträge. Das haben wir schon aus der Definition heraus erarbeitet. Zinsen auf Arabisch bedeutet Riba. Und Riba auf Arabisch bedeutet Zusätzliches. Zusätzliches. Riba zu definieren ist höchst problematisch, weil es nicht wirklich also aussagekräftig ist. Deswegen sagt man, Riba ist definiert als ein bestimmter Zusatz in bestimmten Mengen auf bestimmte Weise. Das ist man nicht viel schlauer geworden als vorher, aber man kann es schwierig in einem Satz zusammenfassen, was Riba ist. Und wir verstehen sowohl den Nasi'a als auch den Fadl-Form von Riba, auf die wir natürlich im entsprechenden Kapitel näher eingehen werden, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Manche Ulama haben Riba anders ausgeschlossen aus der Definition, als wir es gemacht haben, indem sie gesagt haben, ein Bay-Vertrag findet in gegenseitigem Einvernehmen statt, das heißt, beide sind einverstanden, weil bei Riba wird ja kein vernünftiger Mensch auf die Idee kommen, 9 Euro gegen 10 Euro herzugeben. Also er sagt, hier nimm 10 Euro und ich will nachher nur 9 zurückhaben, es sei denn, er fühlt sich dazu genötigt. Ja? Also keiner wird sagen, ich leihe mir 9 Euro, umgekehrt, ich leihe mir 9 Euro und gebe 10 später zurück, es sei denn, er ist in einer Lage, in der er das braucht. Ansonsten ist das Unvernunft. Weil 9 Euro sind 9 Euro wert, 9 Euro sind nicht 10 Euro wert. Qard sind von der, das heißt Darlehensverträge, sind ebenfalls von der Definition von Bay-Verträgen ausgeschlossen. Hierbei wird ja Mal verliehen. Allerdings geht es hierbei um das Leisten eines Gefallens und nicht um den Gewinn. Es geht hier um das Leisten eines Gefallens. Jemand verleiht etwas und möchte das Angesicht Allahs, Azza wa Jal, und nicht einen Gewinn dadurch erzielen, außer im Jenseits, aber nicht im Diesseits. Und wäre ein Qard ein Bi'-Vertrag, wäre ein Qard per Definition ein Bi'-Vertrag, dürfte man kein Mal verleihen, für die Riba-Regeln gelten. Diese Sache, die ich jetzt sage, wird später im Riba-Kapitel deutlicher, wenn man verstanden hat, was Riba ist. Aber wir wissen, dass man, also als einfaches Beispiel, wenn man Geld gegen Geld tauscht, wenn man 10 Euro gegen 10 Euro tauscht, das macht normalerweise natürlich keiner, außer beim Wechseln, ja. Aber das ist auch ein recht, bleiben wir beim Beispiel Wechselns. Jemand hat 2 Fünfer und tauscht sie gegen einen Zehner. Dieser Austausch muss sofort stattfinden in der gleichen Sitzung und darf nicht verschoben werden. Wäre es ein Qard, ein Bay-Vertrag, dürfte man kein Mal verleihen, für die Riba-Regeln gelten. Das heißt also, für was gelten die Riba-Regeln? Zum Beispiel für das Geld. Ja? Was mache ich bei Riba? Oder was ist das Problem, was ich gerade genannt habe? Ich muss die 5 Euro gegen die 10 Euro sofort austauschen. Die 2 Fünfer meine ich gegen den einen Zehner sofort austauschen. 10 gegen 10 ist das ja. Nur das eine sind 2 Scheine, das andere ein Schein. Bei Darlehensverträgen ist es ja eigentlich das Gleiche. Ich gebe jemandem 10, aber ich bekomme die 10 erst in einem Jahr wieder. Habt ihr verstanden? Deswegen muss man per Definition Qard-Verträge ausnehmen, weil man sonst in einen Konflikt kommt, weil es ist ja genau das gleiche wie der Riba-Fall und nichts anderes. Die Sache wird inshallah ta'ala deutlicher, wenn wir uns über das Riba unterhalten. والله تبارك تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.